Jetzt gilt es, nur noch eine schwierige Handlung zu vollbringen. Sie müssen sagen, dass Ihr Herr erkrankt sei. Sie müssen sie hereinlassen, mit zuversichtlicher, aber ernster Miene. Nur ja kein Lächeln, keine Übertreibungen. Und ich garantiere für den Erfolg. Sobald das Mädchen eingetreten und die Tür verschlossen ist, wird der gleiche behende Griff, mit dem Sie sich des Händlers entledigten, auch diese letzte Gefahr aus dem Wege räumen. Dann bleibt Ihnen der ganze Abend, die ganze Nacht, wenn Sie wollen, um die Schätze dieses Hauses zu plündern und für Ihre Sicherheit zu sorgen. Es ist Hilfe, die sich Ihnen in der Maske der Gefahr nähert. Auf, rief er, auf, mein Freund! Ihr Leben hängt in der Waagschale, auf zur Tat! Markheim blickte seinem Ratgeber fest ins Gesicht. »Bin ich auch verdammt Böses zu tun«, sagte er, »so bleibt mir doch eine Tür zur Freiheit offen. Ich kann mich jederzeit der Kraft des Handelns begeben. Ist mein Leben von Übel, so kann ich es doch niederlegen. Erliege ich auch, wie Sie sagen, der geringsten Versuchung, so kann ich doch in einen Bereich jenseits aller Versuchung fliehen. Meine Liebe zum Guten ist zur Unfruchtbarkeit verdammt. Wohlan, es sei. Mir bleibt ja noch der Hass des Bösen. Und aus ihm kann ich, das werden Sie zu Ihrer bitteren Enttäuschung sehen, Kraft und Mut schöpfen. Über die Züge des Besuchers ging eine wunderbare, lichte Verwandlung. Sie verklärten sich und zerschmolzen in zärtlichem Triumph. Und noch in diesem Glanz verblassten und schwanden sie vollständig dahin. Aber Markheim wartete nicht, um diese Metamorphose zu beobachten oder zu verstehen. Er öffnete die Tür und ging sehr langsam und in Gedanken versunken die Treppe hinab. Ernst und gemessen schritt seine Vergangenheit vor ihm her. Er sah sie, wie sie wirklich war, hässlich und quälend wie ein Traum, willkürlich und ungesetzlich wie ein Straßenkampf. Eine einzige Niederlage. Das Leben, so wie er es jetzt sah, lockte ihn nicht mehr. Am jenseitigen Ufer jedoch gewahrte er für sein Lebensschiff einen stillen Ankerplatz. Im Gange blieb er stehen und blickte in den Laden hinein, wo immer noch über der Leiche die Kerze brannte. Es war seltsam still. Gedanken an den Toten drangen im Schauen auf ihn ein. Und dann zerriss der ungeduldige Lärm der Glocke abermals das Schweigen. Er trat dem Mädchen auf der Schwelle mit einer Art Lächeln entgegen. »Sie tun gut daran, zur Polizei zu gehen«, sagte er. »Ich habe Ihren Herrn ermordet.«